بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nachdem wir über At-Takbir geredet haben, zum Beginn des Gebets, kommen wir nun, inshallah, zur nächsten Säule, nach dem Takbir und nach dem Eröffnungsbittgebet, liest der Muslim Suratu Al-Fatiha. Und jeder Muslim, der das Gebet genießen möchte und der die Demut im Gebet spüren möchte, muss sich mit dieser Sura beschäftigen und er muss sie verstehen, denn es ist eine gewaltige Sura. Die Ulama sagen, alles was nach Suratul Fatiha kommt, ist nichts anderes als eine Erläuterung der Sura Al-Fatiha. Und daher beinhaltet Suratul Fatiha sämtliche Themen, die man als Muslim braucht zur Kenntnis des Weges zu Allah subhanahu wa ta'ala, was man da beachten muss. Es handelt sich bei Suratul Fatiha nicht nur um eine Sura, sondern im Gebet handelt es sich sogar um einen Dialog zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und dem Betenden. Und wenn man weiß, dass man einen Dialog führt nun mit Allah subhanahu wa ta'ala, wird das natürlich einen immensen Einfluss haben auf die Demut im Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Allah Azza wa Jal sagte, ich teilte das Gebet, und mit dem Gebet ist die Suratul Fatiha gemeint. Ich teilte das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile auf. Wenn er sagt, der Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten, sagt Allah, mein Diener dankt mir. Wenn er sagt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener lobt mich. Wenn er sagt, dem Herrscher am Tage des Gerichts, sagt Allah, mein Diener rühmt mich. Wenn er sagt, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe, sagt Allah, dies ist zwischen mir und meinem Diener und er erhält, was er bittet. Wenn er sagt, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden, dann sagt Allah, dies ist für meinen Diener, und er erhält, was er bittet. Es ist ein Riesenunterschied, ob man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem dies sagt im Gebet, oder ob man es nicht weiß. Und das geschieht bei jeder Rezitation der Suratul Fatiha. Ob sie laut rezitiert wird oder leise rezitiert wird. Denn einige rezitieren die Suratul Fatiha einigermaßen mit den Rezitationsregeln, wenn sie es laut machen. Aber wenn es leise ist, dann ganz schnell sagen die da diese Suratul Fatiha auf, ohne darauf zu achten, dass sie eigentlich in einem Dialog sind mit Allah subhanahu wa ta'ala. Welchen Genuss muss man also empfinden, wenn man weiß, dass nach jeder Ayah Allah subhanahu wa ta'ala seinem Diener antwortet? Deswegen ist es angebracht, diese Sura nicht in einem Zug zu lesen. Ja, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, in einem Zug, sondern dass man sie Ayah für Ayah liest. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Und genauso auch, wenn man leise liest. Also die Lippen muss man bewegen. Aber dass man nach jeder Ayah innehält. Nicht, wenn man leise liest, dann Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, Iyyaka na'budu. Nein, sondern auch Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Natürlich noch leiser, wenn man insbesondere neben einem betet, damit man ihn nicht stört. Aber die Lippen müssen sich bewegen. Denn einige lesen Suratul Fatiha, ohne dass sie die Lippen bewegen und die Zunge nicht bewegen. Das nennt man nicht lesen, das nennt man dann denken. Wenn man den Mund zumacht, das ist ja kein Lesen. Das ist Überlegung, das ist Denken. Aber Allah Azza Jalla hat uns auferlegt, Al-Fatiha zu lesen und nicht zu denken. Wir müssen natürlich dabei auch denken. Aber ich meine, dass man nur darüber denkt, ja, ich bin jetzt gerade in der dritten Ayah, das reicht natürlich nicht aus. Kommen wir nun zum Tafsir, zur Erläuterung dieser gewaltigen, wunderschönen Sura. Zu Beginn sagt der Muslim Bismillahirrahmanirrahim. Und wir werden hier nicht auf die Diskussion eingehen, ob die Basmala, also Bismillahirrahmanirrahim, ob sie nun eine Ayah der Surat al-Fatiha ist oder nicht. Da gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten. Einige sagen, es ist eine Ayah. Die anderen sagen, es ist keine Ayah der Surah al-Fatiha. In beiden Fällen ist es angebracht, ist es wünschenswert zu lesen. Und zwar im Stillen, auch wieder mit der Bewegung der Lippen und der Zunge. Aber man sollte diese Basmala nicht vernachlässigen. Die Basmala besagt die Bedeutung, mit dem Namen Allahs, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Oder im Namen Allahs. Einige übersetzen es im Namen Allahs, andere sagen mit dem Namen Allahs. Denn dieses Bi bedeutet eigentlich mit. Dieser Satz beinhaltet kein Verb. Wenn wir uns diesen Satz noch einmal anschauen, mit dem Namen Allahs, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Ja, was? Was ist mit dem Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen? Es enthält kein Verb. Und das ist so gewollt, denn dadurch können wir diese Basmala für all unsere Taten nutzen. Ob nun jetzt im Gebet, beim Lesen des Korans, beim Anfangen zum Essen, beim Anziehen, egal was wir machen, in jeder Situation sollen wir Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und das Verb wurde deswegen weggelassen, damit jede Tat diese Basmala nutzen kann. Das heißt, in der arabischen Grammatik sagt man hier, es wird ein Verb geschätzt, je nachdem, welche Tat und welche Handlung du nun ausführst. Und zwar sagt man zum Beispiel, wenn man liest, mit dem Namen, also dann ist das Verb, das hier eigentlich stehen sollte, das geschätzt wird, yuqaddar. Mit dem Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, lese ich. Beim Essen bzw. Trinken bedeutet die Basmala, mit dem Namen Allahs, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, esse bzw. trinke ich. Und so kann man die Basmala nutzen, bei jeder Gelegenheit, da sie dieses Verb offen lässt. Ja, und das ist eine Weisheit dahinter. Man sucht also mit oder anhand dieser Basmala den Segen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und denn alles, was mit dem Segen Allahs beginnt, wird auch erfolgreich. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht segnet, und segnen bedeutet, dass er das, was du tust, dass er dir verhilft zum Erfolg. Du isst, wenn du isst ohne Basmala, ohne zu sagen Bismillah, wird diese Nahrung nicht die Wirkung haben, wie wenn du sagst Bismillah. Und der Shaitan wird mit dir essen. Genauso beim Trinken, genauso beim Anziehen, genauso beim Rausgehen aus der Wohnung, genauso beim Fahren des Autos oder beim Fliegen im Flugzeug. In allen Sachen muss man immer Bismillah sagen. Es gibt natürlich noch mehrere Gedenksprüche danach, aber dieser Beginn mit dem Segen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Bismillah bedeutet, ich wünsche mir, dass Allah jalla wa ala mir hilft, erfolgreich zu sein. Beim Essen, beim Trinken, beim Lernen, beim Gehen, beim Arbeiten, beim Koranlesen, beim Beten, beim Fasten, bei allen Sachen wünschen wir uns den Segen, also die Unterstützung Allah subhanahu wa ta'ala. Man sucht den Segen Allahs durch diese Basmala, denn alles, was mit dem Segen Allahs beginnt, wird erfolgreich sein. Und sicherlich wird jede Angelegenheit, die fern vom Segen Allahs ausgeübt wird, keinen Erfolg haben. Um die Basmala zu erläutern, kommen wir nun zur Verdeutlichung des Namens Allah. Denn wir sagen ja, Bismi mit dem Namen Allah. Wir suchen also hier den Segen anhand der Namen Allahs. Und das ist natürlich erlaubt, dass wir die Hilfe Allahs Azza wa Jal suchen, anhand seiner Namen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Und Allah besitzt die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Und فَدُعُوهُ بِهَا bedeutet zum einen, wie Ibn Qayyim al-Jawziyya sagte, das wird inshallah im Laufe noch kommen, dass es ein Bittgebet oder ein Aufruf durch die Anbetung ist, und ein Aufruf durch ein Bittgebet ist. Ja, das sind die zwei Formen, die wir noch inshallah näher erläutern werden. Der Name Allah ist der gewaltigste aller Namen, Allah subhanahu wa ta'ala. Denn dieser Name beinhaltet sämtliche anderen Namen. Das bedeutet, dass die weiteren Namen Allahs Beschreibungen und Erklärungen für diesen Namen darstellen. Daher ist es richtig, dass man den Namen Allah mit anderen Namen beschreibt, wie zum Beispiel zu sagen, eine Eigenschaft des Namens Allah ist, dass er der Allgnädige, der Allvergebende, der Allwissende ist. Das heißt, du beschreibst den Namen Allah anhand anderer Namen. Das ist zulässig, das ist möglich. Doch es ist nicht richtig, das umgekehrt zu machen. Du kannst nicht sagen, eine Eigenschaft des Allwissenden ist, dass er Allah ist. Das macht keinen Sinn. Denn Allah ist keine Eigenschaft an sich hier, sondern es ist ein Oberbegriff, ein Name, der über allen anderen Namen steht, sodass alle anderen Namen Erläuterungen und Erklärungen des gewaltigsten Namens sind. Demnach beinhaltet der Name Allah die Bedeutungen sämtlicher anderen Namen Allahs. Das heißt, wenn wir wissen möchten, wer ist Allah, dann müssen wir uns alle Namen Allahs anschauen. Aber wir werden inshallah einiges nun zu diesem Namen uns näher anschauen. Diese Tatsache finden wir im Koran wieder. Welche Tatsache? Dass eben der Name Allah beschrieben wird anhand der anderen Namen. Und zwar in der Ayah oder in den folgenden Ayat. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Also hier wird Allah Azza wa Jal beschrieben anhand seiner Namen. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze, preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter, sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweis. Hier werden also, alaikum salam, hier werden also durch, oder hier wird der Name Allah subhanahu wa ta'ala anhand der verschiedenen Namen Allahs azza wa jal erläutert. Dieser Name Allah subhanahu wa ta'ala wurde im Koran mehr als jeder andere Name erwähnt. Und um die Bedeutung des Namens zu verstehen, muss man etwas die linguistische Herkunft dieses Namens kennen. Der Name Allah stammt aus dem Begriff Al-Ilah. Und dieser Begriff wiederum hat die Wortwurzel Alaha. Ja, die arabischen Substantive haben immer eine Ableitung von den Verben. Und dieses Verb ist Alaha. Und Alaha bedeutet Abada, also dienen. Alaha bedeutet Abada. Ilah heißt derjenige, dem gedient wird. Also dieses Substantiv ist also, hat die Bedeutung derjenige, dem man dient, der Angebetete. Das ist Al-Ilah. Wenn nun das I von dem Wort Al-Ilah, wenn das I nun entfernt wird, was bleibt dann? Also wir haben A-L oder Al-Iflam, Al-Ilah. Wenn wir das I wegnehmen, bleibt was übrig? Allah. Ja? Das heißt, durch die Entfernung dieses Is, also Alif, von dem Wort Ilah, kommen wir zum Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat der Name Allah die Bedeutung des Namens Al-Ilah, also der Angebetete, subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anh erläuterte den Namen, indem er sagte, Allah ist derjenige, der die Anbetungswürdigkeit und das Recht der Dienerschaft über seine gesamte Schöpfung besitzt. Allah subhanahu ist derjenige, der die Anbetungswürdigkeit und das Recht der Dienerschaft über seine gesamte Schöpfung besitzt. Hier weist er, radiallahu an, auf zwei Dimensionen hin, zwei Bedeutungen. Zum einen auf die Eigenschaft Allahs, dass er anbetungswürdig ist, denn jeder Name Allahs weist auf eine Eigenschaft Allahs hin. Der Name der Allsehende weist auf die Eigenschaft des Sehens hin. Der Name der Allwissende weist auf die Eigenschaft des Wissens hin. Und so weist der Name Allah auf die Eigenschaft der Anbetungswürdigkeit hin. Also wir können von den Namen Allahs Eigenschaften ableiten. Umgekehrt geht es nicht. Wir können nicht aus den Eigenschaften Allahs Namen ableiten. Warum? Weil zwar besitzt Allah viele Eigenschaften, er nennt sich aber nur, oder wir können ihn nur so nennen, wie er sich selbst nennt. Wir können nicht und wir dürfen nicht, weil wir eine Eigenschaft Allahs gefunden haben, ihm einen Namen zuschreiben, den er selbst nicht nutzte. Aber wir können von jedem Namen Allahs Eigenschaften ableiten, wie ich gerade erläutert habe. Die zweite Dimension im Namen Allahs weist auf die Eigenschaft des Menschen hin. Und zwar, dass Allah das Recht besitzt, vom Menschen angebetet zu werden. Also Allah subhanahu wa ta'ala einmal ist der Anbetungswürdige. Das ist seine Eigenschaft. Auf der anderen Seite weist dieser Name darauf hin, dass der Mensch eine Pflicht hat, welche eben Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Allah jalla wa ala sagte, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Er ist es, der im Himmel Gott und auf der Erde Gott ist. Er ist der Allweise und Allwissende. Das bedeutet, er ist derjenige, der sowohl im Himmel als auch auf der Erde angebetet wird. Nicht, dass jemand diese Ayah jetzt versteht, dass Allah sowohl im Himmel ist, als auch auf der Erde ist. Sondern hier steht, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ. Also, und er ist derjenige, der im Himmel Angebeteter ist. Also Gott hier im Sinne von Angebeteter ist und auf der Erde Angebeteter ist. Diese zwei Dimensionen, die gerade erwähnt wurden, erwähnt auch Allah Azza wa Jalla in einer anderen Ayah, indem er sagte, welche zwei Dimensionen? Erst einmal die Tatsache, dass Allah anbetungswürdig ist, und die zweite Sache, der zweite Aspekt, die Pflicht des Menschen nun deswegen, Allah anzubeten. Allah Azza wa Jalla sagt, إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. Gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen außer mir, das ist die erste Angelegenheit, so diene mir, das ist der zweite Aspekt, und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und Allah Jalla wa Ala sagte, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, das ist der erste Teil, so dient mir, das ist der zweite Teil. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, folgt daraus schlussendlich, dass er angebetet werden muss. Und Allah Jalla wa Ala sagte, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Er ist der Herr der Himmel und der Herr, er der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst, weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße. Der Name Allah subhanahu wa ta'ala zeigt also, was der Sinn des Lebens ist. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Allah jalla wa ala hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Und deswegen sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist ein Auszug über die Erläuterung des Namens Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ich vorhin gesagt habe, wer nun Allah subhanahu wa ta'ala mehr lieben möchte, mehr fürchten möchte, mehr Geborgenheit empfinden möchte durch ihn subhanahu, der muss nun die anderen weiteren Namen Allah subhanahu wa ta'ala kennen, sich damit beschäftigen, ihre Bedeutungen vor Augen halten. Und je mehr du Allah subhanahu wa ta'ala kennst, je mehr du weißt, wer er ist, desto mehr wirst du auch Demut empfinden im Gebet. Dann kommen wir zur nächsten Ayah, denn die Namen Ar-Rahman Ar-Rahim im Satz Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim schauen wir uns an in der Ayah Ar-Rahman Ar-Rahim. Also kommen wir zur nächsten Ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Also zur ersten. Diese Ayah stellt den Beginn des Dialogs zwischen dem Diener und Allah dar. Wie vorhin im Hadith erwähnt. Es handelt sich um einen Dankesspruch an Allah subhanahu wa ta'ala. Die Gedanken des Betenden während der Rezitation dieser Ayah hängen sehr stark davon ab, was unter der Dankbarkeit zu verstehen ist. Denn wir müssen wissen, warum danken wir Allah? Was bedeutet es, dass wir Allah danken? Und diese Gedanken, die du dann hast, musst du dann eben verinnerlichen und dir vergegenwärtigen, damit du diese Ayah auch genießen kannst. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Lob und den Dank an Allah subhanahu wa ta'ala sehr oft erwähnt. So sagt Allah jalla wa ala in anderen Ayat, die durch Alhamd, also diesen Lob, begonnen wurden. Und zwar ist es die folgende Aya: Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternisse und das Licht gemacht hat. Dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihrem Herrn andere gleich. Eine weitere Sura, die damit begonnen hat, ist Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alles Lob gehört Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat. Eine weitere Eröffnung einer Sura lautet Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakim alkhabir. Ebenso die Aussage Allahs Azza wa Jal, zuerst die Übersetzung, alles Lob gehört Allah, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und alles Lob gehört ihm im Jenseits, er ist der Allweise und Allkundige. Ebenso die Aussage Allahs Jalla wa Ala, Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Schöpfung begonnen durch den Lob und den Dank an Allah. Allah azza wa jal sagte, أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternis und das Licht gemacht hat. Das heißt, hier erwähnt Allah azza wa jal diesen Lob, dieses Lob und diesen Dank zu Beginn der Schöpfung. Und er beendete die Schöpfung mit dem Lob, nachdem die Bewohner der Hölle und des Paradieses ihre Stätten bewohnen. Allah Azza wa Jal sagte, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Und du wirst die Engel den Thron umgeben und ihren Herrn lobpreisen sehen. Und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird gesagt, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu auch, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht, und ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, O Allah, und ihr Gruß darin Friede. Und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Also gebührt Allah subhanahu wa ta'ala das Lob zu Anfang und zum Ende. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und er ist Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Alles Lob gehört ihm am Anfang, in der diesseitigen, und am Ende in der jenseitigen Welt. Ihm gehört das Urteil und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und so hat sich Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über 40 Mal gelobt. In einigen Ayat bezieht sich das Lob auf bestimmte Gaben. Einige Male ist es allgemein, dass sich Allah lobt. Einige Male ist es für bestimmte Gaben. So zum Beispiel für die Rechtleitung. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Und sie sagen, alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wir hätten unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht recht geleitet hätte. Das Lob gilt auch für die Errettung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Und wenn du dich nun auf dem Schiff eingerichtet hast, du und diejenigen, die mit dir sind, dann sag, alles Lob gehört Allah, der uns vor dem ungerechten Volk errettet hat. Das Lob erwähnt Allah Azza wa Jal auch für den Tawhid, für die Bestätigung der Einzigkeit Allahs und dem Ikhlas, also die Aufrichtigkeit. Allah Azza wa Jalla sagte: "Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin." Er ist der Lebendige. Es gibt keinen Gott außer ihm. So ruft ihn an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und das Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala auch für die Gabe der Nachkommenschaft. Allah azza wa jal sagte: "Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'il wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a." Alles Lob gehört Allah, der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Ishaq geschenkt hat. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets, sagte Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ein weiterer Grund für das Lob ist für die Offenbarung des Korans, denn das ist eine Gunsterweisung Allahs Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Alles Lob gehört Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und darin nichts Krummes gemacht hat. Und das Lob gilt auch für die Vollkommenheit und Erhabenheit Allah subhanahu. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Und sag: Alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat, und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung, und verherrliche ihn doch als den Größten. Das sind einige Ayat, die erwähnen Gründe für den Dank Allah subhanahu wa ta'ala, für das Lob an Allah subhanahu wa ta'ala. Auf der anderen Seite ist zu wissen, dass Al-Hamid ein Name Allah subhanahu wa ta'ala ist. Al-Hamid, also der Lobenswürdige. Und dieser Name wurde in mehreren Ayat erwähnt. So sagt Allah Jalla wa Ala: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind. Allah aber ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Und Allah jalla wa ala sagte: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Gewiss, Allah ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. Und er ist es, der den Regen herabkommen lässt, nachdem sie die Hoffnung aufgegeben haben, und der seine Barmherzigkeit ausbreitet, und er ist der Schutzherr und Lobenswürdige. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und wir haben bereits denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde und euch anbefohlen: Fürchtet Allah. Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah ist unbedürftig und lobenswürdig. Diese Ayat erwähnen also den Namen Al-Hamid, der Lobenswürdige. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in vielen Überlieferungen die Stellung der Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala verdeutlicht. So hat er sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass im Paradies ein Haus existiert, welches das Haus der Lobpreisung heißt. Baytul Hamd. Dieses Haus ist für diejenigen vorgesehen, die sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten Allah lobpreisen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَقَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي قَالُوا نَعَمْ قال أقبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم قال فماذا قال عبدي؟ قالوا استرجع وحمدك. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Wenn der Sohn eines Dieners stirbt, so sagt Allah zu den Engeln, habt ihr den Sohn meines Dieners genommen? Dann sagen sie ja. Dann sagt er, habt ihr die Frucht seines Herzens genommen? Sie sagen ja. Dann sagt Allah, was hat mein Diener gesagt? Sie sagen, er hat dich gelobt und gesagt, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. So dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, baut meinem Diener ein Haus im Paradies und nennt es das Haus der Lobpreisung. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un bedeutet, wir kehren zu Allah oder wir gehören Allah und wir kehren zu ihm zurück. Das sagt ein Muslim, wenn ihm etwas zustößt, damit man sich erinnert, dass alles, was passiert im Leben, durch die Entscheidung und durch den Willen Allahs Azza wa Jal geschieht. Also durch die Entscheidung und durch den Willen des Allwissenden, des Allweisen, des Allgnädigen, des Allgütigen. Und wenn er eben so ist, dann sind die Entscheidungen Allahs immer gute Entscheidungen. Dies kann nur jemand verspüren, der diesen Iman hat, der diese Aqidah hat, der diesen Glauben hat, der nicht zweifelt an Allahs Weisheit, an Allahs Gerechtigkeit, an Allahs Wissen, an Allahs Barmherzigkeit. Aber diejenigen, die mit den Entscheidungen Allahs, mit dem Willen Allahs nicht umgehen können, sind jene Menschen, die nicht wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen, wie kann man diese Stufe erreichen, dass man trotz einer Angelegenheit, die einem schadet, im ersten Augenblick, in einer Angelegenheit, die einem wehtut, die einem Leid bringt, wie kann man trotzdem Allah loben? Wie kann man trotzdem Allah danken? Wie kann man trotzdem ein dankbarer Diener bleiben? Wie kann man sich hüten vor dem Zweifel an Allah, von der Anklage gegen Allah, tabaraka wa ta'ala? Das beschrieb Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wie folgt. Er sagte, das Lob beim Leid folgt aus zwei Kenntnissen. Die erste Kenntnis ist diejenige, dass Allah, gepriesen sei er, das Lob verdient und er es selbst, also er es, dass es ihm gebührt und er es selbst verdient, denn er ist es, der alles gut macht, was er erschafft und der alles sehr geschickt machte und er ist der Allwissende und Allweise sowie der Allkundige und der Barmherzige. Also wie ich schon erwähnte, die Kenntnis dieser Namen Allahs führt dazu, dass du weißt, das, was mir geschieht, ist auf dem ersten Blick etwas Schlechtes, auf dem ersten Blick etwas Schreckliches. Aber wenn ich über Allah nachdenke, dass er der Wissende ist, der Allkundige ist, dann muss ich wissen, es steckt eine Weisheit dahinter. Ob ich sie jetzt oder später erfahre, ist gleichgültig. Wenn ein Arzt, ein Chirurg anfängt, einen Menschen zu operieren, es fließt Blut, es kommen Schmerzen, die Haut wird geschnitten. Sicherlich auf dem ersten Blick wird jeder sagen, wie schrecklich ist denn das? Jemand wird aufgeschnitten, es fließt Blut heraus. Vielleicht wird sogar ein ganzes Organ entfernt für eine gewisse Zeit, dann wieder zurückgelegt. Also auf den ersten Augenblick, wenn man nicht wüsste, es handelt sich jetzt hier um eine Operation und das ist lebensnotwendig, damit man diesen Menschen rettet, dann würde man sagen, wie schlimm ist das? Wenn aber dann sofort die Kenntnis über die Eigenschaften dieses Arztes kommt, der Arzt ist wissend, der Arzt ist gütig mit diesem Menschen, sonst hätte er ihn ja auch mit diesem Schmerz lassen können, aber er hilft ihm. Der Arzt hat Mitleid mit diesem Patienten. Der Arzt hat so viel Macht, dass er dieses umsetzen kann. Denn wenn der Arzt nur Wissen hat und er hat kein Skalpell und er hat gar nichts, er kann, hat kein OP-Saal, wo er operieren kann, dann bringt ihm sein Wissen nicht viel. Das heißt, er besitzt auch Macht oder Möglichkeiten. All diese Eigenschaften, wenn ich dann weiß, aha, es handelt sich hier um einen Chirurgen, nicht irgendeinen Chirurgen, das ist ein weltberühmter Chirurg, der hat das 50.000 Mal gemacht, diese OP. Dann handelt es sich um ein Krankenhaus, das sauber ist, das bekannt ist, das einen guten Ruf hat und so weiter und so fort. Je mehr ich Kenntnis habe über die Eigenschaften, desto zufriedener bin ich mit diesem Urteil. Deswegen würde jeder von uns, wenn gesagt wird, Sie müssen unbedingt eine Operation machen, dann würde man sagen, okay, wann darf ich denn die OP machen? Aber wenn ich nicht weiß, wer dieser Mensch ist, das ist irgendjemand, hat einen weißen Kittel, kann von der Putzkolonne kommen, kann auch ein Oberarzt sein, Allahu a'lam, wer er ist, dann werde ich natürlich Angst haben, dann werde ich nicht zufrieden sein mit diesem Urteil von diesem Herrn. Und ich sage, Sekunde mal, was wollen Sie denn mit mir anfangen? Das heißt, die Kenntnisse der Eigenschaften lässt das Herz Ruhe empfinden, Vertrauen empfinden, Geborgenheit empfinden, Hoffnung empfinden. Selbst wenn es Schmerzen wird, selbst wenn man leiden wird, es kann sein, dass nach der OP du 6 Monate auf deinem Rücken liegen musst. Aber du wirst es, wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, aber du wirst es dankend annehmen. Warum? Weil du weißt, dass dies, was dir getan wird, gut ist. Auch wenn du nicht die Details kennst, ich meine, nicht jeder von uns hat ja Medizin studiert. Was weiß ich, ob denn tatsächlich diese Wunde wieder heilt oder nicht. Aber ich vertraue auf den Arzt. Warum? Weil ich weiß, er hat zumindest studiert. Er hat diese Kenntnisse. Das ist die erste Ebene. Die zweite Kenntnis, sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, ist jene, die natürlich jetzt darauf basiert und darauf aufbaut, auf die erste Kenntnis, dass Allahs Entscheidung für seinen gläubigen Diener besser ist als die eigene Entscheidung. Wie der Imam Muslim in seinem Werk As-Sahih und andere überlieferten, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Bei dem, in dessen Hände meine Seele ist. Jede Bestimmung, die Allah für den Gläubigen bestimmt, ist für ihn das Beste. Und dies gilt nur für den Gläubigen. Wenn ihm Freude widerfährt, dankt er, so ist es besser für ihn. Und wenn ihm Leid widerfährt, ist er geduldig, so ist es besser für ihn. Das heißt, so berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jede Bestimmung, die Allah für den Gläubigen, der sich bei Leid geduldet und bei Freude bedankt, entschied, die Allah entschied, dass sie für ihn das Beste ist. Das heißt, der Muslim, sein Herz wandert zwischen zwei Gefühlspolen, zwischen Dankbarkeit und Geduld. Widerfährt dir etwas Schlechtes, dann empfindet dein Herz Geduld. Widerfährt dir etwas Gutes, dann empfindet dein Herz Dankbarkeit. So lebt der Muslim, immer zwischen Geduld und Dankbarkeit. Er klagt Allah nie an. Warum? Wie gesagt, weil er weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn du nun ein Problem hast mit den Entscheidungen Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Vorsehung, also Al-Qadr, mit dem Schicksal, dann ist der Grund dafür, dass du damit nicht klarkommst, dein mangelndes Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt nicht, wer Allah ist. Wie gesagt, das ist das Gleiche, wie wenn jemand nach der OP aufwacht und sagt, warum habe ich Schmerzen? Ja, dieser Arzt, der kann ja gar nichts. Warum sagt man dann sowas, obwohl der Arzt ihm Medikamente, Schmerzmittel gegeben hat? Weil man kein Wissen hat. Aber wenn der Arzt kommt und sagt, hören Sie mal zu, mindestens 24 Stunden nach der OP werden die Schmerzen stärker. Und danach werden sie langsam, aber sicher weniger. Und in 5 Tagen werden sie gar nichts mehr spüren. Dann sagt man was? Ah, danke für die Info. Dann ist wieder Ruhe. Obwohl der Schmerz immer noch da ist, ist der Schmerz jetzt weg? Der Schmerz ist nicht weg. Du empfindest den Schmerz, aber du heilst ihn aus. Warum? Weil du die Info bekommen hast von diesem kundigen Arzt, von diesem wissenden Arzt. Wie dann sollte der Muslim sein, wenn er weiß, der Allwissende, selbst Ärzte können Fehler machen, der Allwissende, der nie Fehler macht, der Allweise, der nie unweise handelt, subhanahu wa ta'ala, der Allgnädige, der nie dem Muslim etwas Schlechtes anhaben möchte, sondern er will ihm immer etwas Gutes anhaben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann muss der Muslim erst recht wissen, ich bin jetzt krank geworden mit dieser Krankheit, ich habe diese Arbeit nicht mehr, ich konnte dieses nicht mehr machen, das ist die Entscheidung Allahs, die ist für mich das Allerbeste. Heißt das jetzt, dass wir, wenn wir nicht keine Arbeit mehr finden, dass wir schlafen gehen, keine Arbeit suchen, wenn wir eine Prüfung nicht bestehen, dass wir schlafen gehen, nicht mehr lernen? Nein, nein. Nein, nein. Das bedeutet, dass du erkennen musst und suchen musst, welche Weisheit liegt nun dahinter. Aber du weißt, es gibt eine Weisheit. Noch einmal, das heißt nicht, dass wir dann nicht mehr aktiv sein werden, dass wir alles zulassen, einfach so, ohne etwas zu tun. Nein, nein. Sondern das bedeutet, du musst wissen, selbst in den schlimmsten Zeiten gibt es eine Weisheit, also such danach. Also steh auf und handle gemäß der Gebote Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Wissen im Hinterkopf, es muss gut gewesen sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, geduldig und dankbar zu sein. Dann, inshallah, machen wir das nächste Mal weiter mit dieser Ayah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, im Gebet Demut zu empfinden. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.